Geister kann ich hin und weiß nicht, was es ist. Von Argumenten kann ich spüren, zu dem ich bist. Bist du uns völlig ernst und bekennt mit deiner toten Ideologie? Hohle Phrasen, doppel faul sind Zeugen deiner Idiotie. Antifa, drohen genau wie sie wieder da. Nationalismus, Schlagerschrei, ein deutscher Impeller und Zeit ist vorbei. Hahaha, Antifa, Nationalismus, ist doch klar. Boah, der Jungs sind wir dabei. Ein deutscher Impeller und Zeit ist vorbei. Ihr sagt, der Staat ist euer größter Feind, doch bettet ihn um Hilfe an. Wird euch wieder mal in den Arsch getreten, ja, dann ist er dran. Da verlangt ihr Schutz von den bösen Faschisten gebietet und geniert. Doch die feige Aktion ist im Hinterhalt, dass er Gegenschlag kommuniziert. Hahaha, Antifa, drohen den auf in den Widerland. Nationalismus, wir schlagen uns frei. Ein deutscher Impeller und Zeit ist vorbei. Hahaha, Antifa, Nationalismus, ist doch klar. Boah, wer Jungs sind wir dabei. Ein deutscher Impeller und Zeit ist vorbei. Straße habt ihr längst verloren und die Sprüche klingen beim Meer verworren. Marx, Engels, Rumpf verbrannt, dieselbe Scheiße, ihr kotzt uns an. Mit den wilden Jungs aus Kurdistan, für dieselben Ziele, Armen an. Doch eure Freunde, nur die es nicht schafft, sitzt auf mich bald den Abschiebe ab. Hahaha, Antifa, drohen den Augen, sind wieder da. Nationalismus, wir schlagen uns frei. Ein deutscher Impeller und Zeit ist vorbei. Hahaha, Antifa, Nationalismus, ist doch klar. Boah, wer Jungs sind wir dabei. Ein deutscher Impeller und Zeit ist vorbei. Grund, Front, Verrecke, Front.